Fünftens, gesegnet seien die Kriegstreiber. Ihr habt gehört, dass man in alten Zeiten sagte, gesegnet seien die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Aber ich sage euch, gesegnet seien die Mutigen, denn sie werden die Erde beherrschen. Und ihr habt gehört, dass man euch sagt, gesegnet seien die, die da geistig arm sind. Ich aber sage euch, gesegnet seien die Großen und ihre Seelen und die geistig Freien, denn sie werden in Walhalla einziehen. Und ihr habt gehört, dass man zu euch sprach, gesegnet seien die Friedfertigen. Ich aber sage euch, gesegnet seien die Krieger, denn man wird sie nicht die Kinder Jahwes nennen, wohl aber die Kinder Odins, denn der ist größer als Jahwe. So klingt es aus der Bibel der Deutschen anstelle der Bergpredigt, ausgelegt von Friedrich Nietzsche, dem Propheten des Übermenschen, dessen apostolisches Schwert in den vergangenen Jahren Millionen von Jahren niedermachte und mit ihrem Blut die Erde tränkte. Aber damals war die Welt blind. Sie konnte das säbelrasselnde Preußentum nicht als die Fortsetzung des durch die Jahrhunderte entwickelten deutschen Kriegskultes. Man betrachtete es vielmehr als eine vorübergehende Erscheinung politischer Geschichtsentwicklung. Hatte denn der Geist Christi, Symbol der Liebe und Brüderlichkeit, nicht 19 Jahrhunderte die Welt durchschritten, die Menschenherzen erweicht und der Menschenseelen besänftigt? Konnten denn zivilisierten Menschen in ein derartiges ungeistiges Erbe zurückfallen und alles in den Wind schlagen? Große Kathedralen beherbergen in Deutschland das Kreuz. Wenn es andere auch erst nicht wussten, Deutschen denken aber, war es bewusst, dass diese Kirchen nur eine große Seelenlehre bargen. Sie wussten genau, die germanischen Götter der Heidenzeit waren nicht tot. Sie wussten, dass sie nur schliefen und dass sie selbst noch in ihrem Schlummer ein Feuer in ihrer Brust bewahrten, das bei diesen Menschen die barbarischen Instinkte in Flammen setzen würde. Heinrich Heide sagte 1834 über Christus in Deutschland: Das Christentum und das ist sein edelstes Verdienst, unterdrückte bis zu einem gewissen Grade den brutalen, kriegerischen Drang der Deutschen. Aber es konnte ihn nicht vollkommen auslöschen. Und wenn das Kreuz, dieser bändigende Talisman, in Stücke bricht, dann wird die alte Grimmigkeit dieser Krieger, die irrsinnige Berserkerwut, wieder durchbrechen, worüber die Dichter aus dem Norden so viel geschrieben und so oft besungen haben. Der Talisman ist brüchig geworden. Und es wird der Tag kommen, da er jämmerlich zu Staub zerfällt. Die alten Steingötter werden sich aus diesen vergessenen Ruinen erheben und den Staub der Jahrhunderte aus ihren Augen wischen. Und Thor mit seinem gewaltigen Hammer wird wieder auferstehen und er wird die gotischen Kathedralen zerschmettern. Wenn ihr die schweren Marschtritte hört oder das Gerassel der Waffen, ihr Kinder, die ihr in der Nähe seid, seid auf der Hut. Es mag euch schlechter gehen. Lächelt nicht über die Fantasie eines Menschen, der den Ausbruch einer Revolution gleichermaßen kommen sieht, wie sie auf dem intellektuellen Gebiete des Geistes bereits vollzogen ist. Der Gedanke geht der Tat voraus, wie der Blitz dem Donner. Der deutsche Donner entspricht genau dem wahren deutschen Charakter. Er ist nicht sehr behende, er rumpelt vielmehr langsam daher. Was auch immer geschieht, wenn ihr ein Krachen hört, wie es bisher in der Weltgeschichte noch nie gehört wurde, dann wisset, dass nunmehr der deutsche Donnerschlag gefallen ist. Bei diesem Getöse werden die Adler tot vom Himmel stürzen und die Löwen in den fernsten Wüsten Afrikas den Schwanz einziehen und sich in ihre königlichen Lagerstätten verkriechen. In Deutschland wird sich ein Drama abspielen, das, mit der französischen Revolution verglichen, diese wie eine unschuldige Idylle erscheinen lässt. Zur Zeit ist alles ruhig, und wenn auch hier und da ein paar Leute für etwas Unruhe sorgen, so halte diese nicht für die wirklichen Akteure dieses Schauspiels. Sie sind nur die kleinen Köter, die sich gegenseitig durch die Arena jagen, bis zur festgesetzten Stunde, da die Truppen der Gladiatoren kommen, um auf Leben und Tod zu kämpfen. Und diese Stunde wird kommen. Rückübersetzung aus dem Englischen. Deutscher Geist, deutsche Kultur, deutsches Gemüt, die Industrie, Wirtschaft, Politik, einfach alles, was deutsch ist. All diese kleinen Rinnsale speisen mit ihrem Wasser den großen reißenden Strom, den großen deutschen Krieger. Und so wird dieser Kriegsgeist zu einem reißenden Strom, gegen den kein Damm hoch und stark genug gebaut werden kann, um seinem Ansturm zu widerstehen. Unsere Aufgabe aber ist es nicht, den Lauf des Stromes zu ändern oder eines dieser Rinnsale aufzuhalten. Hier heißt es, diesen Strom zu bekämpfen und zu überwinden, und zwar mit der gleichen Gewalt des deutschen Kriegsgeistes. Lassen wir mal die Frage des offensichtlichen Leidens für einen Augenblick beiseite, die deutsche Kriegslust der Welt beschert hat. Lasst uns ganz sachlich den Standpunkt einer Rechtfertigung prüfen, inwieweit das alles der Welt zum Segen gereicht. Kurz gefragt, ist das kriegerische Deutschland, die Verbreitung des großdeutschen Gedankens, für die Zivilisation etwa mehr wert als der mit Menschenleben und dem Verlust der Freiheit bereits bezahlte Preis? Wird die Welt von der Ausdehnung des Deutschen Reiches mehr gewinnen als durch seine Vernichtung? Die Antwort auf diese Frage verlangt von uns keinerlei geistige Kraftanstrengung. Hier nochmals Nietzsche, der in seiner Rolle als geistiger Bedenker des Germanismus nicht die Spur eines Zweifels über die deutschen Segenswünsche aufkommen lässt. Lassen wir hier einige zufällig aufgeschlagene Seiten aus seinem Werk Ecce Homo folgen. Wohin auch immer der Deutsche gekommen ist, er korrumpiert die Kultur. Jedes große Verbrechen an der Kultur, das in den letzten 400 Jahren begangen worden ist, lastet auf dem Gewissen der Deutschen. Die Deutschen tragen die Verantwortung für alles, was heute existiert, für die Schwachheit und den Stumpfsinn, die sich der Kultur entgegenstellt, für die Neurose, genannt Nationalismus, unter der Europa leidet. Die Deutschen selbst haben Europa seiner Bedeutung und Intelligenz beraubt und es in eine Sackgasse geführt. In der Geschichte der Wissenschaften sind die Deutschen nur mit zweifelhaften Namen aufgeführt. Sie haben nur gewissenlose Schwindler hervorgebracht. Der deutsche Intellekt steht in schlechtem Ruf, ist eine psychologische Unsauberkeit, die jetzt zum Instinkt geworden ist. Eine Unsauberkeit, die mit jedem Wort und mit jeder Geste den Deutschen betrügt. Und wenn ein Mensch nicht sauber ist, wie kann er dann tiefsinnig sein? Die seelischen Empfindungen des Deutschen kann man nie ausloten, er hat keine. Und damit basta. Die deutsche Seele ist kleinlich und gemein. Rückübersetzung aus dem Englischen. Diesen Worten ist nichts hinzuzufügen. Der Mythos deutscher Klugheit und Kultur zerplatzt unter der Hand der rauen Wirklichkeit. Die von den Deutschen laut hinausposaunte Kultur ist nichts und hat keinerlei Wert. Ist denn nicht doch noch etwas Gutes über die Deutsche zu sagen, was wir vielleicht nicht verstehen? Vor mehr als einem Menschenalter war schon der verstorbene amerikanische Historiker Charles Francis Adams über genau die gleiche Frage gestolpert und er machte sich die Mühe, der Sache nachzugehen. Misstrauisch gegen mich selber, da mein Denken nicht deutsch ist, habe ich mich vor kurzem beim Studium über dieses Thema fast ausschließlich auf deutsche Quellen beschränkt. Ich nahm einen Anlauf zu Nietzsche und Treitschke, ebenso auf die deutsche Denkschrift, beleuchtet durch deutsche Zeitungen in unserem Land und die amtliche Äußerung des Reichskanzlers von Bethmann-Hollweg. Das Ergebnis war mehr als vernichtend. Es hat meine Fähigkeit zu kritischer Betrachtung zerstört. Ich kann nur sagen, wenn das, was ich in diesen Quellen fand, die Voraussetzung für deutsches Denken ist, ich ganz und gar aufhören möchte zu denken. Es ist eine absolute Abkehrung von allem, was in der Vergangenheit auf Besserung der Menschen hinauslief, um dafür an seine Stelle ein System der vollkommenen Ehrlosigkeit zu setzen, nachdrücklich unterstrichen durch brutale Dummheit. Darüber hinaus zeugt es auch von niedriger Gesinnung, die für mich in höchstem Grade widerwärtig ist. Der Germanismus, vor Jahrhunderten geboren, ist Jahrhunderte hindurch gewachsen. Hitler ist nur eine Knospe, die uns zeigt, welche Blume der Welt beschert wird, sollte sie weiterhin so blühen. Deutschland hat in 1000 Jahren nie Anstrengungen gemacht, wie seine Nachbarn, den Weg zur Zivilisation zu finden. So ist es heute ein Außenseiter unter zivilisierten Nationen. Dieser Prozess, zu dem andere Völker tausende von Jahren brauchten, um dahin zu kommen, kann nicht von Deutschland plötzlich über Nacht eingeholt werden. Dementsprechend ist die Existenz Deutschlands für diese Nationen zunehmend gefährlich und nicht im Interesse der zivilisierten Völker. Die absichtliche und niederträchtige Einstellung einer gesunden und normalen Entwicklung, so wie in anderen Nationen, gibt Deutschland und seinen Menschen jetzt die Fähigkeit, unübertroffen von irgendeinem anderen Volk auf dieser Welt, jede Gemeinheit und menschliche Verhaltensweise zu fördern und zu propagieren. Und während Deutschland versucht, seine giftige Brühe zu verspritzen, ist es gleichzeitig von seinen Bestandteilen so berauscht, dass es einfach nicht länger dem Verlangen widerstehen kann, jedes Zeichen von Güte im Menschen zu töten, die in anderen Ländern entwickelt und praktiziert wird. In Selbstgerechtigkeit möchte Deutschland sein unnatürliches und perverses Leben dadurch rechtfertigen, dass es die anderen Völker mit seiner Krankheit besudelt. Deutschland ist nicht mehr zu retten. Die Welt hat auf ihre eigene Erhaltung und Wohlfahrt zu achten, damit nichts von diesem deutschen Gift in ihren Blutkreislauf eindringt und sie dadurch vernichtet. Mit jedem erfolgreichen Krieg, den Deutschland geplant, angestiftet und entfesselt hat, kommt es seinem Ziele zur Gewinnung der Weltherrschaft näher. Zurzeit bringt Hitler das deutsche Volk fast an sein Ziel. Dabei will er doch nur die Fehler, die frühere deutsche Führer begangen haben, korrigieren. Aber Hitler ist nicht der letzte Führer. Wie viel Elend, Leid, Tod und Zerstörung sind eigentlich notwendig, bis die Welt erkennen wird, dass jeder Kompromiss mit dem Großdeutschtum nichts weiter ist als eine Garantie, dass Deutschland schon kurz danach seinen unheiligen Kreuzzug erneut beginnen würde, die Weltherrschaft zu erreichen. Wie viele Chancen werden der Welt wohl noch gnädigst bewilligt werden, um Deutschland in seine Schranken zu weisen? Ich fürchte, die Zeit wird kommen, da Deutschland nicht mehr Einhalt geboten werden kann. Dürfen wir es wagen, noch länger zu warten? Niemand weiß, wann unsere genaue Todesstunde kommen wird. Können wir mit einiger Sicherheit und Gewissheit sagen, wann die letzte günstige Gelegenheit für uns gekommen sein wird? Es kann nicht sein, dass dieses unsere letzte Chance ist. Ich fürchte, wir verpassen sie. Schaut nach vorn. Das nächste Mal wird die sogenannte ältere Generation, die in der Hitlerzeit gedrillte Jugend sein, die dann inzwischen Mütter und Väter geworden sind. Sie werden ihre Kinder schon mit dem Gedanken des Weltherrschaftstraums infiziert und dazu ermutigt haben, es nochmal zu wagen. So wird dann der nächste Führer kommen und diese Nationen geborene Fanatiker steuern. Und sie werden eine Kriegsmaschine von so gewaltigem Ausmaße zusammenschweißen, mit einer bisher unerreichten Zerstörungskraft, dass aber auch jedes Hindernis, das versucht, sich ihnen in den Weg zu stellen, glatt überrennen wird. Denn die Jugend der kommenden Generationen, heute auf den Führerschulen erzogen, wird auch mit Sicherheit einen Führer finden, wie frühere Generationen solche immer gefunden haben, der Leib und Seele jenes Volkes verkörpert und personifiziert, der ihren kollektiven Willen beherrscht. Ein Politiker, der einen solchen deutschen Leib und eine solche Seele mästen will, der wird nur eines ernten: Krieg.